wenn der Sohn vom Vater ausgeht und der Heilige Geist vom Vater und vom Sohn, dann scheint es, dass der Vater und der Sohn früher da waren als der Heilige Geist. Wie also kann man sagen, dass alle drei Personen ewig sind? Sohn gesagt, der Person des Sohnes Gottes, ganz ähnlich. Man sagt, dass alle drei Personen ewig sind, weil der Vater von Ewigkeit her den Sohn gezeugt hat und der Heilige Geist von Ewigkeit her vom Vater und vom Sohn ausgeht. Es gibt kein Vorher und Nachher in Gott. Ja. Gott ist nicht in der Zeit, steht über der Zeit, über dem Raum. Und eine gewisse, sagen wir, logische Unterscheidung. Im Geist kann man unterscheiden, aber nicht in einer zeitlichen Art und Weise, weil es bei Gott eben keine Zeit gibt. Gott schafft die Zeit. Zeit gehört zur geschöpflichen Ordnung und nicht zur Ordnung des innergöttlichen Lebens. Das muss man also von diesem Vergleich, von dieser Redeweise ausschließen. Wir müssen nicht irgendwie in menschliche Worte fassen, damit wir irgendwas sagen können, gemäß der Offenbarung, wie die drei göttlichen Personen sich zueinander verhalten. Aber ein größer und kleiner, ein früher oder später, muss man immer ausschließen aus seinem Denken, wenn man die Gottheit spricht, über das innergöttliche Leben der Allerheiligsten Dreifaltigkeit.